Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Videos Wochentisch, diesmal die Woche 33 2013, die schräge Woche. Ja, ich könnte mal wieder die ganze Sendung über den NSA-Skandal reden, ich mache es diesmal nicht, keine Angst, nicht gleich abschalten. Ja, ich weiß, ich habe ja in letzter Zeit öfters darüber geredet, muss ich nicht mehr, es ist sehr viel in den Medien jetzt bekannt geworden, ja, meine Meinung kennt ihr, wer bei der Bundestagswahl CDU wählt, wählt die NSA, ganz einfach, ja. Alles andere kann man sich wunderbar informieren momentan auf Heise, Telepolis beispielsweise, ja, auch NTV schreibt sehr kritisch, Tagesschau.de, da fehlt mir ein bisschen so die richtige Auseinandersetzung mit dem Thema, ja. Keine Ahnung wieso, möchte da nichts unterstellen. Normalerweise ist die Berichterstattung dort sehr, sehr gut. Aber auf NTV kommen doch deutlichere Worte zum Einsatz und es werden auch mehr Probleme beleuchtet und mehrere Artikel da verfasst, auch unbequeme Artikel. Ja. Und an die Frau Bundeskanzlerin muss man ja schon adressieren, ja, was die NSA-Affäre ist vorbei, ein feuchten Kehricht ist vorbei. Ja. Das fängt gerade erst an. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen im Neuland. Gut, Content Deals, ja, das war etwas die Woche, wo man auch gesagt hat, ja, das hatten wir ja schon immer so gesagt, dass es nichts ist, ja, aber man wollte es halt nicht so wahrhaben, ja. Und jetzt ist jemand, wo ich sehr viel Respekt dafür habe, der Jerry Hildenbrand von AndroidCentral.com, ja, der hat es müssen lernen jetzt, ja, dass so ein Google Music All Access Zugang eben auch seine Nachteile haben kann, nämlich er ist Heavy Metal Fan, ja, oder Metal Fan an sich, ja, und aber egal, und er mag offenbar Iron Maiden. Ja, und da hat er immer wieder über Google Play Music oder Google Play All Access, ja, sich da eben die neuen Iron Maiden Alben und auch die alten Iron Maiden Alben angehört, ja, und auf einmal eines Morgens wieder dorthin und will sich das anhören und was war? Weg. Nix. Konnt's nicht mehr anhören. Warum? Sie wurden entfernt. Ja, die Iron Maiden Alben, vor allem die klassischen, wurden entfernt, ja, wurden von Google Play Music rausgenommen. Und wie dann der Alex Dobie bestätigt hat, ist das eine Lizenzgeschichte wohl, ja, und die sind noch zum Beispiel in England noch erhältlich, ja, dort sind sie zum Beispiel noch aufführbar, aber eben nicht mehr in den USA. Und da kommt man eben ganz schnell an die Grenzen. Jawohl, man hat Zugang zu diesen Musikstücken mit so einer Flatrate, ja, wunderbar. Aber niemand kann garantieren, dass die Musik auch tatsächlich dann, sagen wir mal, längere Zeit oder permanent, solange man das Abo hat, eben abrufbar ist. Ja, weil eben lizenzrechtliche Bestimmungen sich ändern können. Bands können zum Beispiel das Streaming auch verweigern teilweise. Ja. Da hat immer noch, jedenfalls in den meisten Ländern, die Band das letzte Wort. Man kennt ja auch das mit dem Metallica-Problem, ja, die bis zum Schluss sich geweigert haben, auf Online-Portalen ihre Musik zu verkaufen, also als MP3-Dateien, sondern die wollten eben nur CDs verkaufen. Irgendwann mussten die ja nachgeben, weil dann die Plattenfirmen auch gesagt, so, entweder ihr macht ihr das oder ihr könnt eure Verträge sonst wohin schreiben, ja, die Labels und so weiter, ja, wo, ich glaube, die haben mittlerweile auch ihr eigenes Label. Egal, auf jeden Fall konnten sie sich dann irgendwann nicht mehr wehren. Und hier Iron Maiden jetzt, wo wer da jetzt dran schuld ist, ja, das weiß man nicht genau, aber Fakt ist, weg sind sie. Ja. So sieht das aus. Übrigens sind sie auch von RDO, R-R-D-I-O, ja, sind die auch verschwunden. Und man geht eben davon aus, dass das ein Lizenzdeal ist, der da geplatzt ist. Tja, so sieht es aus. Und da muss man sich schon fragen, ob das vielleicht doch nicht der richtige Weg ist. Ja. Jedenfalls, wenn man sicher sein will, dass man etwas auch wirklich abrufen kann und dass es nicht irgendwann eines Tages weg ist, dann sollte man vielleicht dann doch lieber das Werk selbst kaufen, statt eben so eine Flatrate, jedenfalls in dieser Form, mit diesem Musikstreaming zu holen. Ja, wenn es endlich eine Kultur-Flatrate gäbe, dann wäre das Problem gelöst, weil es dann eben freien Zugang zu aller Musik geben würde, eben finanziert durch die Gemeinschaft. Ja, aber das scheint wohl in unerreichbare Ferne zu rücken und natürlich haben auch einige Leute was dagegen, die zum Beispiel sagen, Musik, ich höre mir keine Musik an, so Mist, ja, ich will meine Ruhe haben. Ja, und muss erst sagen, größtenteils ist das auch bei mir der Fall. Ja. Nur wenn ich mal Musik haben will, dann müsste ich gern Zugriff auf alles haben. Das ist das Problem. Deswegen wäre ich schon bereit, 30 Euro im Monat zu zahlen, zum Beispiel, oder 20, 30 Euro, um dann uneingeschränkten legalen Zugriff auf alles, was jemals an Tönen in Deutschland veröffentlicht wurde, ja, und auch in anderen Ländern veröffentlicht wurde, da Zugriff zu bekommen. Ja, das wäre die perfekte Lösung, wird es niemals geben, oder was heißt niemals, jedenfalls nicht in absehbarer Zeit. Vielleicht lernen die irgendwann mal dafür, wenn sie immer weniger verdienen. Die deutsche Musikindustrie allerdings momentan wieder im Aufschwung. Die Umsätze steigen wieder. Also, ja, liebe Musikfirmen, liebe GEMA, ja, pssst, nicht immer so dick auftragen, ja, mal die Ballen flach halten, es geht euch doch ganz gut. Ja? Der alte Gmail-Editor ist abgeschaltet, das wird auch einige nicht schmecken. Ja? Jetzt komme ich natürlich von Kuchenbacken auf Arschbacken, habe ich das wirklich gesagt? Nein. Google schaltet jedenfalls den alten Editor jetzt endgültig ab. Und ein Jahr Zeit hat man ja gehabt, um sich an den neuen zu gewöhnen. Der hat jetzt auch einen Vollbildmodus, keine Panik. Und das scheint auch der Grund zu sein, warum das eben jetzt gemacht wurde, so schreibt das Google Watch Blog. Und ja, also ich meine, für mich ist das jetzt nicht sehr dramatisch. Ich habe zuletzt den Gmail-Editor benutzt. Ja, ich werde sowieso bei einem anderen Mail-Service benutzen. Und deswegen ist es nicht sehr dramatisch. Man wird sich dran gewöhnen, denke ich. So schlecht ist der gar nicht. Ist halt anders. Und die Menschen haben immer Schwierigkeiten, sich daran zu gewöhnen. Ja, ich habe eben gesagt, ich werde wahrscheinlich einen anderen Maildienst benutzen. Jetzt werdet ihr sicherlich sagen, ja, genau, weil Gmail ja so unsicher ist und so weiter. Ja. Da muss ich sagen, nein, Gmail ist einer der sichersten Maildienste, die es auf diesem Planeten hier gibt. Nur das Problem ist, dass die Daten eben unverschlüsselt lagern bei Google und damit natürlich die NSA und sonstige Gestapo-ähnliche, Entschuldigung, da habe ich nicht gesagt, ja, und sonstige ähnliche Organisationen eben da Zugriff drauf haben, ja, sich die Daten habhaft machen können. Das ist auch gesetzlich verankert in den USA und da liegt eben das Problem. Die Übertragung allerdings hingegen, das ist einer der besten und sichersten Übertragungsmöglichkeiten, die hier von Gmail genutzt wird. Und zwar, es gibt, glaube ich, nur, es wurden zwei Tests gemacht von großen Unternehmen und es gibt, glaube ich, nur zwei große Unternehmen, die zufriedenstellend waren. Gmail hat da ganz klar geglänzt dabei. Ja. Und es geht da um ein Verfahren. Moment mal, jetzt muss ich mal gucken, wie das heißt. Ich kann mir das einfach nicht merken. Ja, Moment. Ja, und das Ganze nennt sich Perfect Forward Secrecy. Und das setzt Google eben anders als die anderen Anbieter konsequent ein bei Gmail. Ja. Und das ist eben dafür da, dass zum Beispiel alte Schlüssel, die genutzt werden, nicht dann eben von bestimmten Stellen abgezogen werden können und damit nachträglich die Kommunikation eben entschlüsselt werden kann. Ja? Stattdessen wird der Schlüssel relativ schnell und häufig gewechselt, so dass es auch keinen Master Key gibt in dem Sinne. Und es ist eben dann nicht möglich, jetzt wenn man einen Key hat, ja, zum Beispiel dann eben die ganze Kommunikation zu entschlüsseln. Ja, das ist ja immer das Problem, weil die Schlüssel bei der SSL-Übertragung beispielsweise sind ja vorhanden bei der Gegenstelle. Wird die Gegenstelle also kompromittiert oder ist sie von eben vom Gesetzes wegen her schon kompromittiert, dann hat natürlich auch die andere Stelle den Schlüssel und kann dann eben damit den Schlüssel, die Nachrichten entschlüsseln. Ja, das geht aber so einfach nicht mehr, wenn eben diese Perfect Forward Secrecy benutzt wird, ja, denn da ist dann eben der Schlüssel unter Umständen nur wenige Minuten, vielleicht wenige Stunden lang in Aktion. Es gibt auch sehr, sehr viele Schlüsselmöglichkeiten, so dass auch dann Google keine Möglichkeit mehr hat, großartig hier diesen Datenverkehr zu entschlüsseln, und das ist eben die Voraussetzung. Forward Private Perfect Forward Secrecy wird zum Beispiel auch bei dem OTR-Chat-Protokoll benutzt. Da werde ich übrigens noch einiges darüber sagen im Ancasten. Also Gmail ist schon sicher, aber natürlich nicht gegenüber der NSA oder anderen Polizei- und Geheimdiensten der USA. Ja, Street View hat wieder was Lustiges gemacht. Ja, ich kann mich leider, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich leider so über diese neuen Google-Sachen nicht mehr so richtig freuen. Ne? Nicht, weil Google eben schlecht ist, sondern weil es mich doch schon ziemlich berührt hat, dass Google hier in einem Land ist, ja, eben die Hauptstelle in einem Land hat und sich da nicht mehr wehren kann. Ja? Dass eben auch keine, das Land gibt eben keine Möglichkeit mehr, sich dagegen zu wehren, gegen diese Totalüberwachung. Und von daher kann ich alles nur noch mit dem Hintergrund sehen, dass es eben nicht sicher ist, auch wenn es Google vielleicht gern hätte. Und mir tut's richtig leid um Google, weil bei Google arbeiten sicherlich nicht die Leute, die jemand anderes ausspionieren werden absichtlich. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Hier muss ich sagen, liegt das Problem eben woanders. Aber das nützt eben nichts. Ja. Vielleicht sollte Google nach Europa ziehen oder nach Island beispielsweise mit dem Hauptsitz und sich aus den USA verabschieden. Dann wäre das wieder ein sicheres Unternehmen. Möglicherweise würden dann die Dienste in den USA verboten werden. Aber naja, vielleicht aber auch nicht bei denen. Möglichen großen Druck, der da entstehen könnte. Okay, also wo war ich aber hier bei dem Google Street View? Das ist unkritisch, ja, weil das ja öffentlich verfügbar ist. Und da kann man mal so eine kleine Spritztour durch London machen. Hier gibt's auch einen Link, dass man direkt hinkommt. Und dann steht hier so eine blaue Telefonzelle. Ja, eine TARDIS, genau. Das ist keine Telefonzelle, sondern das ist so eine Notrufzelle, ja, Polizeinotrufzelle. Und wie ihr wisst, ja, die TARDIS ist ja innen größer als außen. Ja. Dr. Who, ihr wisst immer nicht? Ja, ich rede jetzt jedes Mal von Dr. Who, ne? Das ist das Einzige, was mich noch davon abhält, zu denken, die Großbritannien sei ein komplettes nur komplette Marionette der USA. Ich verstrick mich da wieder in Sachen. Ich wollte heute darüber nicht reden, Mensch. Marionette hin, Marionette her. Wenn ihr da die TARDIS anklickt, dann könnt ihr reingehen und könnt die mal hier inspizieren. Und ja, das ist schon eine interessante Sache. Also für jeden Dr. Who-Fan dürfte das sehr, sehr interessant sein. Ich finde es immer wieder super genial, was da Google für ein Easter Egg da eingebaut hat bei Street View. Das sind doch eben die Nerds und Geeks, ja, bei denen man sich heimisch fühlt. Leider ist das eben jetzt mit so einem leichten so eine leichte Fliege in der Suppe. Ja. Herr Ober, hier ist eine Fliege in der Suppe. Ich hätte gerne eine neue. GEMA-Alternative. Findet Zuspruch in Nordrhein-Westfalen. Ja, das wurde die GEMA-Alternative C3S jetzt gefördert, ja, von dem Land. Und das sieht sehr schön aus, das ist äußerst gut. Das stärkt nämlich auch den Rücken also solchen Diensten. Denn bisher hat ja die GEMA so eine alleinige Vormachtstellung, weshalb auch es auch eine GEMA-Vermutung gibt. Je mehr solche Projekte in den Vordergrund drücken, und wenn natürlich das auf Landesebene noch passiert, desto geringer ist die Chance, dass bei einem neueren Gerichtsverfahren ebenfalls von einer GEMA-Vermutung gesprochen werden kann, denn es gibt ja mittlerweile schon sehr viele Alternativen zur GEMA und der Künstler kann natürlich entscheiden, nein, ich möchte meine Lieder nicht von der GEMA schützen lassen, ich möchte zu C3S gehen oder zu Creative Commons, ja, und das selbst in die Hand nehmen. Oder auch auf andere Plattformen, wie zum Beispiel Yamendo, seine Lieder einstellen. Mittlerweile, wie gesagt, gibt es da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Eigentlich kann man von einer GEMA-Vermutung meiner Meinung nach schon gar nicht mehr sprechen, weil es durchaus etliche Alternativen jetzt zur GEMA gibt. Dass eben jetzt hier die C3S hier von dem Land noch gefördert wird und verfügbar gemacht wird, das finde ich besonders wichtig, eben für Entscheidungen, für Gerichtsentscheidungen in der Zukunft. Und ja, hoffentlich wird es bald was. Und hoffentlich hat hier die C3S auch genug Zulauf dann, ja. Die GEMA haut dann natürlich gleich wieder auf den Putz, ne, und sagt, wer Musik unter der Creative Commons veröffentlicht, muss auf Schecks von der GEMA verzichten, ja. Ja, vielleicht ist es auch wirklich besser für einen Künstler, sich nicht auf die Einnahmen von der GEMA zu verlassen. Die wird sowieso bald in der Form so nicht mehr geben. Da bin ich mal ganz sicher. Vielleicht noch ein paar Jährchen, dann ist Ruhe. Der Herr Senges, der entgegnet dem Wolfgang Senges von der C3S, ja, der sagt dann gleichgültig, ob Creative Commons oder nicht. Der Urheber kann jedes seiner Werke verkaufen. Der Unterschied liegt darin, dass der Urheber alleine entscheidet, wie der Nutzer das einzelne Werk einsetzen darf. Zudem, so schreibt Heise, sei die C3S nicht alleine auf Musik beschränkt, die unter CC-Lizenzen veröffentlicht wird. Sie will ebenfalls Rechte von Musiker wahrnehmen, die eine All Rights Reserved Lizenz wählen, also eben nicht die Möglichkeit bieten, dass hier Musik also frei ist. Das ist zwar immer noch die beste Möglichkeit, finde ich, aber wer das natürlich nicht will, kann trotzdem bei der C3S dann seine Musik veröffentlichen und verdienen tun Künstler manchmal sogar mehr mit solchen freien Lizenzen als eben mit der GEMA-Lizenz. Und das Beste für den Künstler ist, man hat tatsächlich noch die Macht über seine Musik. Man selbst kann entscheiden. Jeder, der einen GEMA-Vertrag unterschreibt, gibt seine Macht ab an die GEMA, ja, und darf selbst seine eigenen Werke zum Beispiel nicht mehr ohne GEMA-Genehmigung zum Beispiel verteilen, ja, oder auch aufführen. Alles muss über die GEMA laufen. Und das ist natürlich ein Zustand, der so überhaupt gar nicht mehr tragbar ist, wie ich finde, in einem demokratischen System. Ja, das geht so nicht. Gut, also dann gleich noch eins gegen diese, ich will jetzt nicht ganz so heftig sagen, ich wollte eben Wegelagerer sagen, aber das ist ein bisschen übertrieben, ja. Gegen diese Zwangsabnahme, ja, von Gebühren und Vermutungen, ja, das mal ein bisschen auszustaffieren. Der größte Autovermieter Sixt, ja, der will jetzt notfalls bis nach Karlsruhe, also vor das Bundesverfassungsgericht, ziehen, um gegen die GEZ-Gebühren, also die neue GEZ, ist ja jetzt Rundfunkbeiträge, sind es jetzt, ja, keine GEZ. Gebühren mehr, denn die möchten 3 Millionen haben jetzt, durch das eben das Modell gewechselt wurde, wären also 3 Millionen für diese Gebühren fällig. und durch diese Gebührenreform. Und da hat Sixt dann klar gesagt, wir sind entschlossen, gegen die missratene Gebührenreform bis vor das Bundesverfassungsgericht zu gehen. Aber da kann man Konzernchef Erich Sixt nur die Daumen drücken, ja, dass hier auch Erfolg dann letztendlich zu verbuchen ist. Denn man muss ganz klar sagen, hier werden auch Firmen geschädigt, ja, mit eben unglaublichen Forderungen, ja. Beispielsweise die Drogeriekette Rossmann, ja, hat zum Beispiel auch vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof geklagt, ja, und hat damit den Kampf gegen die Beitragserhebung, so heiße, eröffnet, ja. Und der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat dann allerdings im April den Eilantrag eines Passauer Juristen gegen den neuen Rundfunkbeitrag erstmal abgewiesen. Das heißt aber, das ist noch nicht vom Tisch. Ja. Und wie jetzt auch Sixt, wird sich dann auch Rossmann gegen diese ergangenen Bescheide juristisch wehren. Ja. Und das ist auch gut so. Und man muss sagen, wie gesagt, toi, hoffentlich haben die Erfolg, denn nur so große Firmen können da vielleicht noch das Ruder rumreißen. Der Rundfunkbeitrag, die Anlegung dieses Rundfunkbeitrags ist einfach nicht fair gelaufen. Man hat ja am Anfang vermutet, dadurch, dass ja jetzt alle zahlen müssen, ja, und nicht wie vorher nur derjenige, der zum Beispiel ein TV-Gerät hat, ja, oder ein Radio, ja, dass dann eben die Gebühren deutlich niedriger werden. Ja. Und das wäre auch logisch. Mehr Leute müssen quasi zahlen. Alle müssen im Prinzip zahlen, außer es gibt ein paar ganz wenige Ausnahmen. Ja, zum Beispiel Schwerbehinderte in bestimmten Fällen, noch nicht mal alle. Ja, was Schande ist. Ja, das ist eine soziale Schande. Ja. Aber okay, nur jetzt sind also die Mehreinnahmen quasi, wo ich deutlich sehe, ja, sind da jetzt vorhanden. Und was soll denn das? Das darf doch nicht wahr sein. Der Rundfunkbeitrag hätte deutlich sinken müssen, wenn statt nur die Leute, die Radio- und TV-Geräte haben, zahlen, ja, und die auch noch erstmal nur angemeldet haben, das ist auch noch was, man hat ja früher immer von den Schwarzsehern gesprochen, die kann es ja jetzt gar nicht mehr geben, ja, die gibt es ja jetzt gar nicht mehr, weil alle zahlen müssen. Ja, man kann ja nicht mehr sagen, ich habe gar kein Fernsehen und kein Radio. Egal, auch wenn man kein Fernsehen und kein Radio hat, muss man jetzt zahlen bei Rundfunkbeitrag. So ist das ausgelegt. Ja. Es ist sowas wie die Kulturflatrate, die ich am Anfang ja schon gesagt habe. Ja. Jeder muss zahlen und dann kann das auch alle nutzen. Ja. Hier wird natürlich mal wieder über das Ziel hinausgeschossen, weil eben diese Gebühren nicht deutlich gesenkt wurden. Ja. Und zusätzlich gibt es eben besonders bei Firmen da eben noch Berechnungen, haarsträubende Berechnungen, so dass manche mittelständische Unternehmen eben in Zukunft, bei denen muss es mucksmäuschen still sein, ja? Sonst können die ihr Laden zumachen, weil es viel zu teuer ist. Der Kampf von den Diskotheken und Clubbetreibern, das kennt man ja schon, hat man ja schon gehört, auch die wissen auch noch nicht so genau, wie die jetzt eigentlich die Mehrausgaben von diesen für diese Rundfunkgebühren überhaupt noch mal reinbekommen sollen, weil eben da die neue Berechnung vollkommen wahnwitzig ist. Und naja, ich weiß nicht, wer da wieder ein Einzelner dafür verantwortlich ist. Ja, irgendein Sesselfurzer wird es wahrscheinlich irgendwie verabschiedet haben, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, man muss das schon sagen, hoffentlich schafft Sixt und Rossmann, man kann über die Firmen denken, was man will, das ist wurscht, aber in dem Fall drücke ich ihnen die Daumen, ja, dass sie da hier durchkommen. Ja. Ja. Schon heftig. Unglaublich. Bitcoins in Deutschland anerkannt. Das war eine Meldung, die hat mich besonders gefreut. Also zunächst mal, was ist Bitcoin? Das ist eine virtuelle Währung, wenn man so will. Ja, allerdings eine, wo ich noch nicht so ganz durchgeblickt habe. Ja, muss ich auch ganz ehrlich zu sagen. Aber alternative Währung finde ich schon mal sehr, sehr gut. Und die Bitcoins, die wurden jetzt eben anerkannt. Ja, und das Kuriose daran ist, diese Bitcoins, die können im Wert auch sich verändern. Ja. Und ja, also ich weiß nicht, ich glaube am Anfang haben die mal 8 Euro gekostet, jetzt sind es 82 Euro wert im Moment, auch nach dem Fall wiederum, ja, die waren schon mal mehr wert. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht genau hier, wo das, wie das System da abläuft, aber offenbar sind hier die die Institute bei uns, des Bundesfinanzministeriums, davon überzeugt, dass das okay ist so, und deswegen wird hier auch der Segen quasi erteilt. Ja. Was heißt es im Konkreten? Gar nichts. Es wird eben geduldet, offiziell geduldet. Im Prinzip können jetzt deutsche Firmen anfangen, mit Bitcoins zu agieren. Ja. Die mit Gültigkeit von Zahlungsmitteln hat das so erstmal nichts zu tun. Ja. Es ging eigentlich nur darum, dass es eben so geduldet wird. Ich finde, es ist eigentlich schon mehr so eine Währung wie, ja, sagen wir mal, diese Nintendo-Aufladekarten, wenn man das so will, ja, mit diesen Points, mit diesen Nintendo Wii Points, ja. Nur, dass die halt relativ stabil sind. Aber wie gesagt, ich habe mich damit noch nicht besonders befasst mit Bitcoin. Das wird sich jetzt aber bestimmt bald ändern, denn ich bin jetzt schon mehrfach über Firmen gestolpert, bei denen man mit Bitcoins zahlen kann. Nur wenn jetzt ein Bitcoin, was es ist hier, 82 Euro wert, ich weiß gar nicht, was verstehe ich nicht, noch nicht so ganz. Ja. Wenn ich dann ein Bitcoin zahle, dann zahle ich 82 Euro oder wie? Da gibt's da 0, so und so viel Bitcoin. Ja, keine Ahnung. 0,001 Bitcoin? Naja. Gut. Also, Bitcoins, die Verfechter und Freunde von dieser Währung dürften sehr, sehr angetan sein dadurch. Disney wird nicht sehr angetan sein dadurch, durch dieses Posting bei Mashable, was ich da gesehen habe. The evil side of Disney's leading ladies. Ganz genau, Prinzessinnen und wichtige weibliche Hauptfiguren als Bösewichte. Ja. Weil was passiert, wenn die Story beendet ist? Irgendwann werden sie alle zu Bösewichten. Davon ist jedenfalls der Story-Artist Jeffrey Thomas überzeugt. Ja. Und deswegen zeichnet er auch hier die Stars da von Disney, wie zum Beispiel die kleine Meerjungfrau, ja, Schön und das Biest, dann auch die Jungfrau Marion, ja, die hier als Fuchs dargestellt wird, besonders hübsch, she's a Fox, ja, genau. und auch die Blue Fairy, ja, aus Pinocchio. Ja, irgendwann hat sie auch Pinocchio an den Fäden und lässt ihn leiden. Ja, Wendy, Snow White natürlich, ja, mit leeren Augenhöhlen und die Zwerge als Zombies. Ja, ich höre jetzt auf, euch das wieder bildlich mal zu beschreiben, aber Jasmine, also Jasmin, den muss ich sagen, ja, nicht schlecht. Aber schaut euch mal an, viele Stars sind da drin vertreten. Ich finde es sehr, sehr gut. Die mordlüsternden Blicke von Timon und Pumba, die sind einfach unbezahlbar. Ja, also Hut ab, eine Idee hat er jedenfalls gehabt. Und wer eben mal so die Disney-Stars als verkommene Subjekte sehen will, der kann das mal hier sich genauer anschauen. Verlinkt ist das natürlich alles. Das ist wunderbar. Also manche Bilder würden sich da perfekt eignen, für so auf dem T-Shirt von drauf drucken zu lassen. Ja, so. Wenn man sich mal so die Rapunzel anguckt, das verdorbene Stück Rapunzel, ja. Also anders kann man das nicht sehen. Also, das werden wir dann auch gleich erkennen. Gut, und damit sind wir am Ende von der Rios Wochensicht. Diesmal war es einigermaßen erträglich, auch wenn ein paar NSA-Seitenhieben immer wieder nicht. Konnte ich nicht zurückhalten. Nicht. Ja, das ging eben nicht. Die ganzen. Erstmal könnt ihr mich erreichen unter Cool Plus Wochensicht, Rios Wochensicht. Einfach oben in der Suche eingeben, da könnt ihr die Seite finden. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, rio@zernetcast.com, rio@zernetcast.com, und alle Links und auch die Bilder, die Links zu den Bildern von diesen Präsenzen, ja, und Infos findet ihr unter wochensicht.zernetcast.com, wochensicht.zernetcast.com, und bitte immer an die Mehrzahl denken, zernetcast.com, ja, mit S hinten dran, sonst landet ihr irgendwo anders ab. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!